nobody's talking now. You're sleeping on the Sundays. Come on, boy, don't you like Monday, Tuesday, got the rent to pay. Don't wanna listen what the old man says. Weekends, hopping on the train. What you like? Make it a cappella, pleasing every fella. Is it the love that you wanted? I ain't no ready for the church of Mary. The man says, Jesus, what time is it? Redeem a food of culture, y'all. That's right. So, Nacho, was haben wir dann jetzt vor? Ein Gewinnspiel mindestens, natürlich, ganz klar. Und dann noch was anderes hier. Charlie 2000 unterwegs. On the road. Lass das, Charlie. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Kommenden Freitag ist Charlie 2000 in Hügelsheim, in der Festhalle Hügelsheim. Hügelsheim an der B36, Höhe Baden-Baden. Am Samstag in Rheinmünster-Schwarzach im riesengroßen Festzelt. Midnight Show Tutti Frutti. Aha, Tutti Frutti. Haben wir nämlich dabei Diskothek, und jede Menge Tutti Frutti Mädels. Platten spielt, liest er traurig und allein, denn ein jeder will bei ihm sein, wenn er an seinem Mischpult steht. Der Disco Charlie, Disco Charlie, dreh doch mal den Plattenteller, mach doch mal die Lichter schneller. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Ja, hoffentlich bist du nicht so lang warten hier. Okay, one. Charlie 2000. Also, alles klar fürs Wochenende? Charlie 2000. So, Wiggy Time geht's weiter hier. Dream Warriors, Ludi. My mother wanted me to make another song, something brand new so she could dance to too. So this was dedicated to no other than my mother, my father, my sisters and my brother. Or you could say the family, or better yet the families. Oh wait a sec, what the heck? This one's for Jamaica, Africa, Dominica, Trinidad and Tobago, St. Kitts, Bermuda, Antigua, St. Lucia, St. Martin's. And do not forget Montserrat, Nevis, Aruba, Grenada, Guyana, and Cuba, St. Vincent, Anguilla, Bahamas, Puerto Rico, Curico, Dominican Republic, and Rio, Martinique and Guadeloupe, and Virgin Islands, truly. This one's for my mother when we were playing Ludi. Learn how to play Ludi. Okay, see, so you gotta get this man around the board. Well, it's similar her to a game they call sorry. But if I was playing sorry, I would use a sword. Sometimes I might sound confusing, yes, but in the end I'm sure that you will find that makes my style original from the rest. That's why you all ball out. Rewind! Now that means to take it to the top and start it again. That means the song is a 10 out of 10. Now that means to come again. And me and you are now friends. And my partner says I'm very boombastic in rap, but don't ask me cause I don't know what it means. Well, I know communication links the generation gap. So mommy, who attacks scene? I'm just playing Ludi. Ah, alles tanzt. Ludi, Ludi, Dream Warriors. Ah. Geil. Action. Hey, are you ready for Disco Sound? Hey, backe, backe, Kuchen. Here we go again. Den manchen Diskotheken rauf und runter läuft. So, jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. 10 Mark liegen im Pott. Und los geht's. So, das ist hier wieder ein Mix. Da sind 7 Interpretinnen drin. 5 mächtig wissen. 5 Interpretinnen. So, also aufgepasst, etwas zu schreiben in die Hand, das geht nämlich 11 Minuten der Mix. Thank you. 23.19 Uhr zwischendurch. Wir sind hier beim Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Wie heißt die Interpretin? Ah, weiter geht's in diesem Mix hier. We'll be right back. So, und jetzt die letzte in diesem Mix hier, auch eine Interpretin. Mal gespannt. Waren also fast durchwegs Hits, die unter den ersten 10 Mal waren. Und ist eigentlich noch gar nicht so lange her. 23:25 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Und zwar Nachtschwärmer Spezial. Dienstags und Mittwochs immer mit Charlie 2000. So, alles klar. 07221 700 und 3x7. Du bist dran. Also, wer es zuerst richtig weiß, 10 Mark bekommt er zugeschickt. Jetzt geht's los, die einzelnen Kandidaten sind schon dran. Der erste, den ich dran habe, ist der Oliver aus Stuttgart. 17 Jahre? Ja. Hey, guck mal auf die Uhr. Müsst du nicht schon im Bett sein? Nee. Bisschen Nachtschwärmer. Ja, genau. Okay, also, was haben wir gehört? Also, das erste war Kylie Minogue. Richtig. Dann kam Taylor Dane. Genau. Also beim dritten bin ich nicht sicher, ich glaube Debbie Gibson. Genau. Dann das vierte war Crush. Also jetzt fällt mir dann gar nichts mehr ein. Fünfte Bananarama, sechste Mel & Kim und siebte Tiffany. Absolute Spitze. Alle 7 richtig. 10 Mark für dich. Bleib dran bitte. Welcome to my world of fantasy. Zwischenzeitlich genau 23.30 Uhr. Ich grüße alle Nachtschwärmer und alle Manta-Fahrer. Ganz kurz zu unserem Gewinnspiel, die werden immer verschickt, die 10 Mark, aber da lasse ich immer ein paar Wochen zusammengekommen. Zum Beispiel der Siegfried Söllner hat geschrieben aus Bühler-Tann und der Horst Kohler aus Aachen. Bekommt er noch die 10 Mark? Beziehungsweise 20 bekommen die sogar. Okay, yo! Nachtschwärmer Spezial und jetzt machen wir ein bisschen Made in Germany. Verdammt nochmal. Kartenkontrolle! Gonna get ya! Ich war gerade auf dem Weg in die Stadtbibliothek. Da habe ich mein Herz verloren. Ich sah dich stehen am Wegesrand mit einem Buch in deiner Hand. Ich war sofort verknallt bis über beide Ohren. Hab ich gefragt, deine Antwort war am besten heute Nacht. Bei klassischer Musik und bei Kerzenschein wolltest du mich dann verführen, aber ich sagte nein. Du willst mich küssen, doch das geht mir zu schnell. Du solltest wissen, ich bin intellektuell. Du willst mich küssen, mitten ins Gesicht. Doch sagst, du würdest jetzt studieren. Abends bist du zu mir gekommen. Ich hatte extra ein Bad genommen, um dir mit meinem Wohlgeruch zu imponieren. Kaum warst du da, begannen wir schon mit einer platonischen Diskussion. Doch später in der Nacht Tränen ins Gesicht, doch ob du mich lieb hast, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Du willst mich wissen, doch das geht mir zu schnell, du solltest wissen, ich bin intellektuell. Mitteln ins Gesicht, doch ob du mich lieb hast, das weiß ich nicht. Doch ob du mich lieb hast, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Hoffentlich merkt es irgendwann. Das waren die Ärzte. Tja, die Musik, die hier läuft, das ist Gin Gin, die Tutti Frutti Musik. Also, Charlie 2000 ist im kommenden Wochenende wieder unterwegs, nämlich am Freitag. Am kommenden in Hügelsheim in der Festhalle. Wer da mal war, der weiß, da ist immer was los. Dann am Samstag, Rheinmünster-Schwarzach, im riesengroßen Jubiläumsfestzelt. Und da ist nämlich Tutti Frutti. Ja, und das ist mal die Sache, die jeden anmacht. Lasst euch überraschen. Kommenden Samstag. Und natürlich gibt es im Fest alles, was das Herz begehrt. Steaks, Pommes frites, offenes Bier und so weiter. Vielleicht noch kurz eine Woche später, am Freitag, da ist Charlie in Lichtenau und am Samstag in, muss ich zweimal überlegen, Urlaufen in der Lädenhalle. Passez une soirée extraordinaire à la discothèque Hurricane, à 5 km de la frontière, discothèque Hurricane, à Kell Zunheim, Siemensstraße 7. Hurricane, wow. Wow. Wow. Music Power. Now that we found love, what are we gonna do with it? Now that we found love, what are we gonna do with it? Also, ich würde sagen, absolut hitverdächtig, ganz neu. Heavy D and the Boys, genau. I love my radio, my midnight radio. Hier ist der große Private. Oh my God, DJ after midnight. Oh my God. Mit Nachtschwärmer Spezial. Oh, the Midnight Radio. Übrigens morgen Mittwoch schon ab 22 Uhr. Dann haben wir schon ein bisschen mehr Zeit für Gewinnspiele. Flashback. war MC Jack und Sister G. Nachschwärmer Spezial, 23.46 Uhr. Radio Action, Radio Action. So, es ist wieder Manta-Zeit. Da komme ich einfach nicht drin rum. Übrigens, demnächst veranstaltet Charlie wieder mal ein Manta-Treffen. Das war letztes Mal so gut, das müssen wir unbedingt nochmal wiederholen. Die Witze immer 3-4 Mal durch, dass ich so richtig ausgelacht bin, weil sonst muss ich zu arg lachen. Okay, haben wir mal einen drauf? Was ist ein Manta ohne Spoiler? Hä? Was? Kaputt! Hallo Mantafahrer, also ein Polizist beobachtet, wie ein Manta mitten in der Stadt rückwärts eine schmale Gasse, die auf einen Hügel führt, hinauffährt. Er hält ihn an und fragt, sind Sie besoffen oder warum fahren Sie hier rückwärts die Straße rauf? Nee, sagt der Mantafahrer, meine Freundin wohnt da oben und da ist zum Wenden zu eng. Naja, dann gute Fahrt. 10 Minuten später beobachtet der Polizist, wie derselbe Manta denselben Berg rückwärts hinabfährt. Er hält ihn an und fragt, was ist denn jetzt los? Ja, oben war doch Platz genug zum Wenden. Jetzt war es ein Spätzünder. Jetzt der kürzeste Manta-Witz aller Zeiten. Steht ein Manta vor der Uni. ja was für andere die gute Nachtgeschichte ist hier, der Mandawitz. Genau. Wie beult man einen Manta wieder aus? Ah, wie? Man dreht einfach die Stereoanlage voll auf. Du musst ja 1000 Watt haben. Bad Boys Blue, ja, 23.56 Uhr, ah, die Zeit vergeht wieder. Adio. Wie gesagt, morgen schon ab 22 Uhr, Nachtschwärmer Spezial. Und dann habe ich einige Gewinnspiele jetzt schon vorbereitet für morgen. Zum Beispiel ganz starken Rock-Heavy-Mix. Hey! Jawohl! Every single day she sends, everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prey? Suddenly the heavens dann langsam beim großen Privaten. Heute am Dienstag, den 18. Juni. Sayonara. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Absolut keine Frage. Es ist 0 Uhr, hier ist das gemeinsame Nachtprogramm von Radio RPR und Radio Victoria zur Verkehrslage. Es liegen uns keine Störungsmeldungen vor, also weiterhin gute Fahrt. Nachrichten. Bundestagspräsidentin Süssmuth hat gestern Abend die Chefs der Bonner Fraktionen sowie Repräsentanten der Berlin- und Bonn-Befürworter empfangen, um noch eine einvernehmliche Regelung über den künftigen Parlaments- und Regierungssitz zu finden. Ein Ergebnis wurde nicht bekannt. Die Bonner Fraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP hatten zuvor erklärt, für einen Beschluss dieser Bedeutung sei nur die absolute Mehrheit im Bundestag eine tragfähige Basis. Mehrere Parlamentsfraktionen in den neuen Ländern haben ihre Bonner Zentralen unterdessen vor nachteiligen Folgen einer Entscheidung gegen Berlin gewarnt. Auch der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Galinski, sprach sich für Berlin aus und wies Bedenken wegen der Nazi-Vergangenheit der Stadt zurück. Ein deutsch-sowjetischer Gipfel scheint noch in dieser Woche möglich. Der Sprecher des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow sagte in Moskau, er denke, das Treffen werde vor dem nächsten Freitag stattfinden. Am nächsten Freitag jährt sich zum 50. Mal der Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Wo und wann sich Gorbatschow und Bundeskanzler Kohl in der Sowjetunion treffen wollen, sagte Sprecher Ignatenko allerdings nicht. Nach Angaben des Bonner Kanzleramtes ist bisher kein Termin vereinbart worden. Gorbatschow und Kohl wollen, so hieß es in Moskau, in der Nacht per Telefon Einzelheiten ihres Treffens klären. In Kuwait hat ein Kriegsgericht 8 weitere Personen wegen Zusammenarbeit mit der irakischen Besatzungsmacht während der 7-monatigen Besetzung zum Tode durch Erhängen verurteilt. 2 weitere Angeklagte wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. 8 Personen wurden freigesprochen. Dies wurde am Abend in Kuwait-Stadt bekannt. 6 Urteile ergingen in Abwesenheit der Angeklagten. Seit dem 19. Mai sind in Kuwait 21 Menschen, darunter 8 Redakteure einer Zeitung, wegen Zusammenarbeit mit den Irakern zum Tode verurteilt worden. 2 Wochen vor der Mineralölsteuererhöhung haben mehrere Ölfirmen ihre Preise für Benzin um 4, für Diesel um 2 Pfennig je Liter angehoben. Shell, Esso und BP rechtfertigten die Anhebung mit einem Anstieg der Preise an den Beschaffungsmärkten um 2 bis 4 Pfennige. Auch schlage der jüngste Höhenflug des US-Dollar zu Buche. Der Liter Normalbenzin kostet bei BP jetzt durchschnittlich 1,20 Mark. Super und Verbleit 1,25, Verbleit ist Benzin 1,35 und Diesel 1 Mark. Mit Schnee in den Bergen und Hochwasser kündigt sich in Süddeutschland der Sommer an. In Bayern mussten mehrere Alpenpässe, die erst am Wochenende freigegeben worden waren, nach Schneefällen erneut gesperrt werden. Andere waren nur mit Ketten passierbar. Oberstdorf meldete eine geschlossene Schneedecke von 3 cm Höhe. Starker Dauerregen im Flachland ließ dagegen zahlreiche Flüsse anschwellen. Die Schifffahrt auf dem Rhein wurde bis Basel eingestellt. In ganz Deutschland wird es auch in den nächsten Tagen vor dem kalendarischen Sommeranfang am Freitag kalt und nass bleiben. Wobei wir beim Thema wären, soweit die Meldungen. Und das präsentiert sich in der kommenden Nacht wechselnd bis stark bewölkt und noch vereinzelt mit Niederschlag. Die Tiefstemperaturen liegen bei 10 bis 6 Grad, schwacher bis mäßiger Wind. Die weiteren Aussichten bis Freitag wechselnd wolkig und zeitweise Regen, kühl. Starlight Station, das gemeinsame Nachtprogramm von Radio RPR und Radio Victoria. Am Mikrofon die nächsten 3 Stunden, Bodo Henkel. Moin, moin.